Was wirst du, wenn du den Tod gegenüberstehst? Dieser Arzt steht dir förmlich auf deiner Stirn geschrieben. Wenn du weißt, es geht zu Ende und für dich gibt es keinen Ausweg. Meine Klinge, sie ist geschliffen, diese Klinge, die Tiefe nicht trinkt. Bedeutet dein Tod viel zu tief, der tödliche Schnitt. Viel zu tief die Wunde, der Grund, weshalb dein Blut langsam gerinnt. Deine Glieder, sie färben sich blau, so wie deine Lippen auch. Atemnot, Sauerstoff, meine du rennst und gehst langsam drauf. Die Adern gefrieren, das Blut, es wird kalt. Der letzte Hauch deines Lebens führt in allerletzten Kampf. Immer nicht hast du aufgegeben, denn der Schmerz eine zu große Qual. Und die Erlösung, sie kommt einfach nicht schnell, wenn ich verlierst du darauf deinen Verstand. Und ich drücke die Klinge dann noch immer nach. Noch mehr Adrenalin in der Blut, dieses Adrenalin hält dich doch weiter wach. Dein Ende naht, die Zeit zum Sterben ist es gekommen. Ich reiße die Klinge dann durch deine Kehle, wie ein Schwein, bist du daran verblutet. So grausam und böse, nur geschaffen, um zu töten. All der Hass wird verbunden, um euch zu erlösen. Kaltes Blut in den Adern, für euch gibt es keinen Kommen. Ich lebe ohne einen Herzschuss, Atem wird verdoppelt. Kaltes Blut, deine Adern, sie gefriert. Kaltes Blut, der Atem stockt und du krepierst. Wenn die Klinge ausgehärtet, dann schnell dein Leben ein Ende bringt. Kaltes Blut, dein Blut, es gerinnt. Mit dir anstellen werde, gibt's auch nicht auf DVD. Welchen Teile sind verteilt, über alles Blut im Schnee. Ramm den Haken in den Nacken, schleppt die Starke lang herum. Dieser Pfad, er wird gut, das ist meine neue Kunst. Egal wo du dich aufhältst, abgetrennte Körperteile. Fange neue Leute ab, werde sie mit dir vereinen. Aus den nächsten Körperteilen baue ich mir einen Bunker. Mir egal, ob sie noch leben, kein Zeichen von Vernunft da. Ja, alles seid verwundbar und ich bin unantastbar. Menschen geben keinen Halt, mache aus euch einen Anker, ob ich krank bin. Schädel, das weiß ich selber nicht. Mir ist mein Ergebnis, ich fremd. Alles so seltsam, Bitch. Auch dein Geld verschont ich nicht. Denn ich verachte diese Pest, die sich Menschheit nennt. Solange meinen Hass verdrängt, ich schlachte euch in Massen ab. Halte euch wie krankes Vieh aus meiner Sicht. Weiß, habt ihr das Leben nicht verdient. So grausam und böse, nur geschaffen, um zu töten. All der Hass wird verbunden, um euch zu erlösen. Kaltes Blut in den Adern, für euch gibt es keinen Kommen. Ich lebe ohne einen Herzschuss, Atem wird verdoppelt. Kaltes Blut, deine Atem, sie gefriert. Kaltes Blut, der Atem stockt und du krepierst. Wenn die Klinge ausgehärtet, dann schnell dein Leben ein Ende bringt. Kaltes Blut, dein Blut, es gerinnt. Du kommst von deiner Arbeit, hast doch gar keinen Schimmer. Freust dich auf zu Hause und betrittst dein Zimmer. Kannst nicht glauben, was du siehst, ein gefällter Blutspur, die sich in die Küche zieht, auf den Boden vor dir liegt. Deine geliebte Frau, sie ist blutleer, ihre Lippen, sie sind blau. Das ist kein Traum, sondern Realität. Unter deinen Tränen hast du Notruf gewählt. Doch die Leitung ist gekappt, etwas schlecht nicht übers Dach. Du hörst die Fensterscheiben, wie sie zerspringen. Und nun bin ich bei dir drin. Meine Klingen sind geschliffen, bereit in dein Fleisch zu dringen. Keinen Ausweg hast du finden vor den schlimmen Dingen, die jetzt noch auf dich warten. Das Blut gefriert in deinen Adern. Denn ich bin hier, um dich ebenfalls zu töten. Blick mir in die Augen und du siehst das pure Böse, bevor ich dich erlöse. So grausam und böse, nur geschaffen, um zu töten. All der Hass wird verbunden, um euch zu erlösen. Kaltes Blut in den Adern, für euch gibt es keinen Kommen. Ich lebe ohne einen Herzschuss, Atem wird verdoppelt. Kaltes Blut, deine Adern, sie gefriert. Kaltes Blut, der Atem stockt und du krepierst. Wenn die Klinge ausgehärtet, dann schnell dein Leben ein Ende bringt. Kaltes Blut, dein Blut, es gerinnt.